Good morning, good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. I promise that I will speak a little bit more about that. Ich habe versprochen, dass ich ein bisschen mehr darüber sprechen werde. And you might have heard me say that already before, something like that. Vielleicht hast du mich so etwas Ähnliches schon einmal sagen hören. Not only here in this letter. Nicht nur hier in diesem Brief. But at other places Paul talks about the true power of grace. Sondern auch an anderen Stellen spricht Paulus über die wahre Kraft der Gnade. And if you look how Paul defines grace here. Wenn du dir anschaust, wie Paulus hier Gnade definiert. And he also defines it like that when he talks about the Macedonian church. Und er definiert sie auch so, wenn er über die mazedonische Gemeinde spricht. He doesn't define grace as a favor that God has given you. Dann definiert er Gnade nicht als eine Gunst, die Gott dir gegeben hat. But he defines grace as a divine ability that you don't have without it. Er definiert Gnade als eine göttliche Fähigkeit, die du ohne sie nicht hast. And if you look into the original Greek, that's actually the meaning. Im griechischen Original findest du genau diese Bedeutung. So while there is truth in saying grace is the undeserved favor of God, zwar steckt in der Aussage, dass Gnade die unverdiente Gunst Gottes ist, eine Wahrheit. It's limiting grace. Aber es ist eine begrenzte Gnade. If Paul would have believed that and defined grace that way, wenn Paulus das geglaubt und die Gnade so definiert hätte, there's no way he would have written this. Hätte er Folgendes hier nicht schreiben können. Look what he said. Schau, was er sagt. First of all, he says, I was disqualified, but grace qualified me. Zunächst sagt er, ich war disqualifiziert, aber die Gnade hat mich qualifiziert, befähigt. See, that's the first point. Das ist der erste Punkt. So grace qualifies the disqualified. Die Gnade qualifiziert den Disqualifizierten. Maybe you are listening to me today and you feel so disqualified of serving Jesus. Vielleicht hörst du mir heute zu und du fühlst dich so disqualifiziert, Jesus zu dienen. Well, let me tell you something. Ich sage dir nun Folgendes. If by faith you take grace, you're qualified. Wenn du durch den Glauben die Gnade annimmst, bist du qualifiziert. Isn't it true? Ist es nicht so? That in the church we usually have to produce and show how good we are to be qualified. Dass wir in der Gemeinde normalerweise etwas leisten und zeigen müssen, wie gut wir sind, um qualifiziert zu sein. With Jesus it's different. Bei Jesus ist das anders. What qualifies you is what you believe, not what you do. Was dich qualifiziert, ist das, was du glaubst, nicht das, was du tust. Because if you believe the right things, you will also do the right thing. Denn wenn du die richtigen Dinge glaubst, wirst du auch die richtigen Dinge tun. So the first thing that Paul understood is grace qualified me, nothing else. Das erste, was Paulus verstanden hat, ist, dass die Gnade mich qualifiziert, befähigt, nichts anderes. Now let's look at the same truth from a different angle. Nun wollen wir dieselbe Wahrheit aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Wenn die Gnade dich qualifiziert, dann gibt es nichts, was dich disqualifizieren könnte, wenn du aus der Gnade lebst. Nothing at all. Überhaupt nichts. Paul felt disqualified. Paulus fühlte sich disqualifiziert. But he did not allow that to happen. Aber er hat das nicht zugelassen. Now look at the next thing he says. Schau, was er als nächstes sagt. He says that the grace was not fruitless. Er sagt, dass die Gnade nicht fruchtlos war. You know what that means? Weißt du, was das bedeutet? That means great grace can be fruitless. Das bedeutet, dass Gnade unfruchtbar sein kann. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It means grace can be wasted. Es bedeutet, dass Gnade verschwendet werden kann. That is a terrible, sad thought. Das ist ein schrecklicher, trauriger Gedanke. That grace can literally be without any fruit in your life. Nämlich, dass Gnade buchstäblich keine Früchte in deinem Leben tragen kann. Ask yourself this question. Stell dir diese Frage. Is grace in your life fruitful or fruitless? Ist die Gnade in meinem Leben fruchtbar oder unfruchtbar? Well, how do you know if it's fruitful or fruitless? Wie kannst du wissen, ob sie fruchtbar oder unfruchtbar ist? If you do everything that you can do by your natural ability, grace is fruitless. Wenn du alles tust, was du mit deinen natürlichen Fähigkeiten tun kannst, ist die Gnade unfruchtbar. But if you do things that you know you could not do. Wenn du aber Dinge tust, von denen du weißt, dass du sie nicht tun könntest. And now you do them well. Und du sie jetzt gut machst, because you believe that God's ability is working through you. Weil du glaubst, dass Gottes Fähigkeit durch dich wirkt, that's when grace has been fruitful. Dann ist die Gnade fruchtbar gewesen. I wonder what would happen. Ich frage mich, was passieren würde, if we would take everybody out of the church, wenn wir alle aus der Gemeinde herausnehmen würden, who is living by his own ability and not by the grace of God. Die nach ihren eigenen Fähigkeiten und nicht nach der Gnade Gottes leben. How many would still be left in Christian ministry? Wie viele würden dann noch im christlichen Dienst verbleiben? That's a question I have. Das ist eine Frage, die ich mir stelle. So, he said that grace is fruitful. Er sagt also, dass Gnade fruchtbar ist. And the way he mentioned it is that he actually worked harder than anybody. Er erwähnt, dass er härter gearbeitet hat als jeder andere. And he recognized it wasn't my strength. Und dass er erkannt hat, dass es nicht seine Stärke war. Look, he literally said, yet not in my own strength, but God's, for his empowering grace is poured out upon me. Sieh mal, er sagt wortwörtlich, doch nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern aus der Kraft Gottes, denn seine bevollmächtigende Gnade ist über mich ausgegossen. Doesn't the Bible say God gives more grace to the humble? Sagt die Bibel nicht, dass Gott den Demütigen mehr Gnade schenkt? What is humility? Was ist Demut? Humility is to bow yourself low. Demut bedeutet, sich tief zu verneigen. To admit that you and yourself don't have what it takes. Zuzugeben, dass man selbst nicht das Zeug dazu hat. This is humility. Demut ist, Lord, you've called me to do this. Herr, du hast mich dazu berufen, dies zu tun. There's no way I can do that. Ich kann das auf keinen Fall tun. So I'm gonna take grace by faith and do it. Also werde ich die Gnade im Glauben annehmen und es tun. That's humility. Das ist Demut. To admit that in your natural self you don't have what it takes. Zugeben, dass du von Natur aus nicht das Zeug dazu hast. And then be humble enough to use faith to take the ability of God. Und dann demütig genug bist, im Glauben die Fähigkeit Gottes anzunehmen. That's how Paul lived. So hat Paulus gelebt. Paul never felt himself capable naturally speaking. Paulus hat sich von Natur aus nie für fähig gehalten. But he felt himself very capable because of the grace of God. Aber er fühlte sich aufgrund der Gnade Gottes sehr fähig. That's how you should live too. So solltest du auch leben. If I would not live by grace, I would have burned out 20 years ago or more. Wenn ich nicht aus der Gnade leben würde, wäre ich schon vor 20 Jahren ausgebrannt. Guys, you listen to me, but you don't really know me. Leute, ihr hört mir zwar zu, aber ihr kennt mich nicht wirklich. I walked into hundreds of meetings in my life. Ich bin in meinem Leben in hunderte von Versammlungen gegangen. My knees shaking. Mit zitternden Knien. Scared to get on stage to preach. Verängstigt, auf die Bühne zu gehen und zu predigen. And then the moment I walked up there saying in my heart, it's your ability, it's your ability, it's your ability. In dem Moment, als ich dann hinaufging, sagte ich in meinem Herzen, es ist deine Fähigkeit, es ist deine Fähigkeit, es ist deine Fähigkeit. Dann öffnete ich meinen Mund und vertraute auf seine Gnade. That's how Christians are supposed to live. So sollen Christen leben. Verse 11, so this is what we all have taught you. Vers 11, das ist es, was wir euch alle gelehrt haben. And whether it was through me or someone else, you have now believed the gospel. Egal, ob es durch mich oder durch einen anderen geschah, so habt ihr das Evangelium geglaubt. So Paul makes it very clear how simple and yet powerful the gospel is. Paulus macht sehr deutlich, wie einfach und doch mächtig das Evangelium ist. My dear friend. Mein lieber Freund. The world is waiting for Christians who live by that kind of the gospel. Die Welt wartet auf Christen, die auf diese Art das Evangelium leben. We will continue tomorrow. Wir werden morgen weitermachen.